Yo vi que ya voy ya no día va a mau que se. Oh ya ya da tío le nada. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bitte. Ja, wunderschönen guten Abend im Ende November in dieser Sendung, die sich heute beschäftigt mit einem bunten Reigen voller wunderbarer Melodien, wie ihr schon auch in der Ankündigung vielleicht lesen konntet, geht es heute um ja, Kassetten von unter anderem dem Ensemble Dégénéré und Kranich Sandpapier, sowie Funkenfluch habe ich auch noch ausgegraben. Außerdem gibt es merkwürdige Geräusche, wie schon zu Beginn zu hören war. Gedichte von Keith Waltrop, da sind mir nämlich drei Bände Gedichte zugesteckt worden. Dankbarerweise werde ich Sie heute ja ein bisschen was darüber auch ein Gespräch. Und dann noch Punk und Gepiepse, die neue freiwillige Selbstkontrolle, Matana Roberts, auch eine Platte, die vor kurzem rausgekommen ist, Coin Coin Chapter 5, In the Garden, Kassette von Max Müller habe ich noch ausgegraben aus meiner Kiste und alte Sachen von Süff. Also, wie gesagt, sehr schön. Ich habe gestern übrigens den neuen Film von Aki Kaurismäki gesehen, Fallende Blätter, ebenfalls sehr zu empfehlen und schön langsam und so soll auch diese Sendung vonstatten gehen. Und wir beginnen mit Max Müller. Direkt von Kassette übrigens. Mein Vater starb, weil er nicht mehr arbeiten durfte. Meine Mutter liegt, weil sie noch keine Lust zum Sterben hat. Und ich sitze in meinem Zimmer und weiß nicht, was ich sagen soll. Das von einer ja, vergangenen Kassette, die ich mir mal gekauft habe von ihm. Was jetzt hört, ist Schneegestapfe auf der Insel Rhode Island. Providence, genau gesagt, heißt die Stadt. Ein Verweis sozusagen, da hat nämlich sehr lange Zeit Keith Waltrop gelebt, ein Dichter, zusammen mit Rosemary Waltrop, einer Dichterin. Die hatten auch eine Druckerpresse im Keller stehen, haben Gedichte gedruckt darauf, hatten einen kleinen Verlag, Burning Deck Press, haben auch selber natürlich Gedichte veröffentlicht, waren vielleicht so eine ganze Generation, standen für so eine ganze Generation von Dichtern, Dichterinnen. Ich habe mich mit Jan Kulpro drüber unterhalten, der einen Teil von Gedichten übersetzt hat, die jetzt rausgekommen sind in Frankfurt am Main bei einem sehr schönen kleinen Verlag, im Gutleut Verlag. Und wir hören erstmal vielleicht das Gespräch. Und dann hören wir auch noch Gedichte oder erst Gedichte und dann das Gespräch. Aber Jan Kulpruth liest auch ein Gedicht vor. Er hat einen Teil davon übersetzt, nämlich genau gesagt handelt es sich um den Band Der Umriss der Brücke. Das ist eine ganze Trilogie, da jetzt rausgekommen ist. Der Umriss der Brücke, Behelfserinnerungen. Und darum geht es auch viel um Erinnerungen in diesen drei Bänden von Gedichten. Also erstmal das Gespräch. Du hast auch die Trilogie von Kiss Waltraub, Teile davon mit übersetzt. Das sind die drei Bände, Das Prinzip der Lokalität, Der Omus der Brücke und Seramis, soweit ich mich erinnere, in Klammern. Ist vor kurzem im Gutleut Verlag erschienen. Magst du da auch ein Stück aus der deutschen Übersetzung, der deutschen Übertragung vorlesen? Ja, das mache ich. Und zwar eben aus Der Umriss der Brücke. Ein kurzes Stück. Da geht es um einen Zahnarztbesuch, der sich quasi durch das ganze Buch zieht. Also, mein zweiter linker unterer Backenzahn war nie auch nur im Ansatz für mich brauchbar. Er entspringt meinem Zahnfleisch, ragt schräg nach innen und zerkaut überhaupt nichts. Jahrzehnte quälte meine Zunge sich um seinen Grat herum. Nun schmerzt er. Und mein Zahnarzt behauptet, der Hauer sei faul. Er hat mir wenig eingebracht, der kleine Gott. Mein zweiter linker unterer Backenzahn beschert mir allenfalls Schmerzen. Trotzdem bin ich mir gewiss, werde ich ihn vermissen, wie alles, das verloren geht, nachdem es mein Leben kurz gestreift hat. Ganz zu schweigen von einem so intimen Ding, das mir täglich ins Bewusstsein ragt, um Ärger zu bereiten. Wenn ich all den Ärgernissen Ausdruck geben wollte, diesen rauen oder zarten Punkten auf der sonst so unscheinbaren Oberfläche meiner Erdenzeit, müsste ich eine Liste von allen Dingen erstellen, die ich, wie es heißt, einmal nicht mit mir nehmen kann. Und zu jener Totalität, die ich zurückließe, zählte auch mein Vermögen, etwas zu bedauern. Also muss ich jetzt, der nie die ganze Welt betrauern, die vergeht. Und tatsächlich, ich bedauere im Voraus die umfassende, sich unkontrolliert ausbreitende, undurchdringliche, harte, schwere, unbegreifliche Gegebenheit. Von allen christlichen Tugenden nehme ich nur diese eine für mich in Anspruch. Ich liebe meinen Feind. Ja, der Feind ist natürlich Verschiedenes, aber eben auch dieser Backenzahn. Kiss Waltraub ist ja leider dieses Jahr im Alter von 90 Jahren gestorben. Wie bist du auf Kiss Waltraub gestoßen oder wie hast du ihn kennengelernt? Dieses Buch, aus dem ich jetzt gerade den deutschen Text zitiert habe, hat mir im Original irgendwann mal vor 15 Jahren oder so Elke Erb hingelegt mit den Worten, diesmal ist gut. Und ich habe es gelesen und musste ihr recht geben. Also es ist wirklich, also es hat mich unglaublich fasziniert. Einerseits sein Umgang mit verschiedenen Formen auch eben, also reine Gedichtform und Aphorismus und so weiter, die sich dann eben darin kombinieren. Und dann aber auch, was mich fasziniert hat und was sicherlich in der Krüppelpassion auch eine gewisse Rolle spielt, das Misstrauen gegenüber der eigenen Erinnerung. Also, das heißt ja auch im Untertitel Memory Stand-Ins. Und Stand-Ins sind, wenn ein Film gedreht wird und der Hauptdarsteller gerade auf Klo ist oder anderweitig beschäftigt, dann nimmt man halt einen anderen Typen, der bei der Probe dann eben seine Rolle einnimmt. Also Überbrückungen dann, sozusagen. Genau, der muss dann eben da stehen. Und das ist nicht der, der wirklich da steht oder der am Ende da steht oder wirklich da zu stehen hat, sondern er ist so eine Art Platzhalter. Und so operiert gewissermaßen Waltraub auch mit Erinnerungssequenzen, also dass er bestimmte Sachen hinstellt. Und was eben drunter liegt, ist ein gewisses Misstrauen gegenüber der Realität der Erinnerung. Das steckt ja auch in Band 3 Seramis, soweit ich mich erinnere, in Klammern mit drin. Was sind das für inhaltliche Motive, die wir da finden bei Kiss Waltraub? Oh, das ist was, das ziemlich... Also Seramis ist ja zum Beispiel eine mythische Gestalt, die in allen sagen wir mal, was wir Weltreligionen nennen, das sind natürlich nicht die Weltreligionen, also die im jüdisch fundierten oder im jüdischen Fundament steckt und auch in der christlichen und in der muslimischen Religion auftaucht als Figur. Aber dieses, soweit ich mich erinnere, sagt natürlich auch schon wieder, dass es da Verschiebungen gibt. So, und die Erinnerung auch wieder was ich durchaus verschieben kann, nicht unbedingt die Realität eines vergangenen Ereignisses wiedergibt. Und dieses Motiv spielte in verschiedenen Momenten durch, also sowohl was seine eigenen Erinnerungen betrifft. Zum Beispiel führt er ein Tagebuch und dann kommt immer mal dann beobachtet er, wie sein Vater heimlich dieses Tagebuch liest. Und damit hat sich das für ihn erledigt, dann tut er das weg. Also auch dieser fremde Zugriff auf seine Erinnerungen gewissermaßen verbaut ihn verändert den Blick auf das Vergangene und so. Und das ist so ein Grundmotiv. Und das sucht er halt in ganz vielen verschiedenen, oder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, auch in der Literaturgeschichte, in der Geschichte selber eben und in seiner persönlichen Geschichte und verschränkt das dann eben zu so einem, ja, wie kann man das nennen, zu so einem Buch. Wenn ich die Texte von Keith Waltrop lese, dann sehe ich ihn auch immer irgendwie vor mir oder höre seine Stimme. Vielleicht ist das auch der geeignete Zeitpunkt, um seine Stimme mal hier im Radio einzubringen. From the Locality Principle, 1995, two poems. Indefinite inscriptions, doors strangely opened and strangely shut, rustlings like silk, sometimes a whispering and frequently footsteps, blue occasioned conduct, coherent, world entirely confabulated, words lost in their own sound. Du hast selber auch ja jetzt vor kurzem einen Roman veröffentlicht. Du hast jetzt Keith Waltrop übersetzt. Wie wirkt das vielleicht auch zurück auf dein eigenes Schreiben, so wenn du sowas übersetzt? Ist das so oder ja, dann vielleicht doch nicht? Was mich auf jeden Fall fasziniert an Waltrop und was ich vielleicht übernommen habe, ist halt die Kombination verschiedener literarischer Schreibweisen oder Methoden, die dann eben ein Gesamtkonvolut ergeben. Also in meinem Text finden sich eben auch Gedichte und so weiter, obwohl irgendwo Roman, ne, oder steht gar nicht Roman. Also es sind halt verschiedene Gedanken oder verschiedene Schreibweisen, die kombiniert sind. Und natürlich das Misstrauen gegen die Erinnerung. Aber das habe ich nicht von Waltrop, das war schon früher da. Ich glaube, das habe ich bei ihm nur gefunden und habe mich gefreut. Wird diese Trilogie auch nochmal irgendwie präsentiert in Form von Lesungen oder ähnliches? Ist da was geplant? Also wir sind gerade dabei, da was zu konzipieren für Februar in Berlin. Mal gucken. Aber da ist noch nichts konkret, gewissermaßen steht noch nichts konkret fest. Aber ich hoffe, es klappt, dass wir die irgendwo präsentieren. Also lest mehr Keith Waltrop, ist im Gutleit Verlag erschienen und auch die englischen Originale bekommt man noch ganz gut. Unbedingt lesen. Ja, die bekommt man zum Teil ganz gut. Manche sind doch wirklich krass teuer jetzt mittlerweile. Er hat ja auch so eine Mini-Presse, so eine Art Mini-Verlag gehabt, hat selber so eine Druckpresse im Keller gehabt, glaube ich. Naja, es gab den Verlag, aber den gibt es jetzt schon so, ich glaube, 10 Jahre nicht mehr. Nee. Aber die haben halt ziemlich viel. Die haben zum Beispiel Monika Rink auch in die Übersetzung gebracht oder Ulf Schulderfurt und so weiter. Also es gab da eine gewisse Korrespondenz und Waltrop selbst hat relativ viel aus dem Französischen übersetzt und dann eben seine Frau aus dem Deutschen und ich glaube aber auch aus dem Französischen. Das ist so eine multilinguale Angelegenheit, die sich da abgespielt hat in Providenz. Vielleicht auch so eine gegenseitige Beeinflussung. Seine Frau Rosemary Waltrop ist ja auch eine bekannte Dichterin. Vielleicht ist das auch eine ganz interessante Konstellation, so ein Schriftstellerinnen-Ehepaar. Ja, ich weiß, also sie sind natürlich solitär für sich selbst jedes. Also man darf sie nicht gewissermaßen zusammenrühren. Hm. Also es gibt Keith Waltrop und es gibt Rosemary Waltrop. Und natürlich wird's einen gegenseitigen Einfluss gegeben haben. Aber der äußert sich jetzt nicht unmittelbar in der Arbeit der jeweiligen Person. Also, weil wir unterliegen ständig allen möglichen Einflüssen und so weiter. Also niemand von uns ist so autonom, wie das die Literatur und Kunstgeschichte verlangt. Ja, vielleicht glücklicherweise. Ja, absolut. Ja, dann vielen Dank für diese kurze Vorstellung von Keith Waltrop und ja, lest Keith Waltrop. Unbedingt. Das haben wir uns auch zu Herzen genommen und tun es auch. Wir lesen Keith Waltrop, unter anderem eben das, was ihr eben schon kurz in englischer Sprache von Keith Waltrop selbst persönlich gehört habt, nämlich das Gedicht Indefinite Inscriptions, unbestimmte Inschriften. Das ist dann in der Übersetzung von, das muss ich jetzt nochmal gucken und prüfen, Übersetzung von Alexander Kappe, glaube ich in diesem Fall. Aber ganz genau kann ich es erst nach diesem Gedicht sagen, weil das wurde von Alexander Kapp und Michael Wagener übersetzt, dieses Prinzip der Lokalität. Genau, ich lese das erstmal vor. Unbestimmte Inschriften. Türen öffneten sich seltsam und schlossen sich seltsam, rascheln wie Seide, manchmal ein Flüstern und häufig Schritte. Schwermutbedingtes Verhalten. Kohärente Welt, vollständig konfabuliert. Worte verloren in ihrem eigenen Klang. Ja, das war's schon. Wir hören jetzt noch etwas, was Keith Waltrop über dieses Prinzip der Lokalität gesagt hat. Das ist auf der Seite von so einer Universität in den USA. Da hat er das gesagt, mit denen gesprochen, mit Charles Bernstein genau gesagt. Hören wir mal, was er darüber gesagt hat. I want to ask you just to talk about one poem that you read, the locality principle. Talk a little bit about the sources of that poem or any kind of compositional thoughts or structures you may have had beforehand or thinking about it in retrospect. The locality principle is an unusual book for me because it was all written in one year in a particular place. We were living in London. It's the only one of my books that has a date line at the end telling when and where it was written, because otherwise I usually have things that I wrote 10 years before or just put in or whatever. And it's mainly a book which is prose and proceeds. It's not a novel, but it has a kind of story in it. And then at the end, it has a group of poems which sort of compress the main elements that were earlier in the prose, so that what I read of theme, for instance, we are differently tuned, like violin and piano. There's a small chapter in the prose talking about the fact that a violin is tuned, if it's playing with a piano, it tunes to A. But then the other strings are tuned by beats rather than by the piano, and therefore they're tuned differently than the piano. And of course, really, when you're playing the violin, it doesn't make that much difference because you don't usually use the open strings anyway. You put your finger somewhere, and you cancel that difference. But it's two instruments playing with a different tonality, and yet they go together. And so the poem in the back sort of brings that into a small statement. And in a way, the poem only makes sense if you've read the rest of the book or you've read the earlier part of the book. I'm talking to Keith Waltrop on Close Listening on Art International Radio, operating at artonair.org. Genau, das war Charles Bernstein, der sich mit Keith Waltrop unterhalten hat. Wir hören jetzt erst nochmal kurz Musik. Eine neue Platte, die ich auch vorstellen wollte, von der Gruppe FSK, Freiwillige Selbstkontrolle aus München. auch mit einem Autor am Gesang, mit Thomas Meinecke. Die Platte heißt Topsy Turvy, ist jetzt gerade rausgekommen. Darin befindet sich auch eine Erinnerung, was ja auch so ein häufiges Motiv ist in diesen Gedichten von Keith Waltrop. Kaufhalle Revisited. Ja, Kaufhalle war ein altes Stück von der ersten Single, glaube ich, von Freiwillige Selbstkontrolle. Und dieses alte Stück wurde nochmal aufgesucht sozusagen. Klingt jetzt so, ist auch bedeutend länger als das Original und langsamer. Wenngleich wir alle hin und wieder auch in anderen Häusern zu kaufen pflegen, so kehren wir doch jedes Mal mit Vorliebe zu unserer Kaufhalle zurück. Alle wissen, erhalten wir hier immer die besten Artikel, welcher Art sie auch immer seien, zu den günstigsten Preisen. Niemals sind wir enttäuscht worden von unserer Kaufhalle. Immer haben wir die Kaufhalle nur glücklich verlassen. Wissen wir einmal mit einem Tag nichts anzufangen, so ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man in die Kaufhalle geht. Das Auto stellen wir auf dem Kundenparkplatz ab. Das Mittagessen nehmen wir in der Cafeteria ein. Das Personal ist immer bestens geschult. Sind wir einerseits begeistert von unserer Kaufhalle, so haben wir doch andererseits ein entschiedenes Nein zu Hertie, ein entschiedenes Nein zu Horten, ein entschiedenes Nein zu Karstadt, ein entschiedenes Nein zu Kaufhof, ein entschiedenes Nein zu Quelle, ein entschiedenes Nein zu Woolworth. Denn in jenen Häusern sind die Preise die niederträchtigsten, ist die Bedienung die abscheulichste, ist die Auswahl die gemeinste, die Qualität, die erschreckendste. Wenngleich wir alle jene Häuser am liebsten in Brand setzen würden, so freuen wir uns doch jeden Tag erneut an unserer Kaufhalle. Unsere Kaufhalle befindet sich auf der Platte Topsy Turvy von Freiwillige Selbstkontrolle. Jetzt wende ich mich was anderem zu, nämlich einen Künstler, den ich schon lange verfolge. Kranek Sandpapier, unter diesem Namen agiert er auch. Alexis Ludwig verbirgt sich dahinter. Aber auch unter anderen Namen ist er aufgetreten in der Vergangenheit. Zuerst, glaube ich, mit dem Namen Funkenfluch, aber vielleicht auch schon vorher mit anderen Namen. Kann sein. Funkenfluch habe ich jedenfalls noch auf CD. Das ist damals, glaube ich, in der Altmark entstanden. In Plato oder in Packebusch. Irgendwo, da gab es jedenfalls einen Bahnhof. Und vielleicht hören wir erstmal das Stück Bahnhof von diesem Projekt Funkenfluch. Auch noch Tröne vom selben, von derselben Veröffentlichung. Funkenfluch und Tröne war das. Jetzt was von einer neuen Kassette von Kranich Sandpapier. Train Sit heißt das, worin auch Züge enthalten sind, die ja sich auch schon in diesem Stück Bahnhof drin gefunden haben vielleicht. Und jedenfalls sind das Zugfahrten, die verändert sind, variiert. Diesmal ist es die Strecke Berlin-Cologne, die wir uns anhören. Die klingt so. Nicht nur die komplette Zugfahrt, leicht gekürzt. Sandpapier, Trainsit. Wahrscheinlich unterhalte ich mich später auch noch mit ihm. Ist gerade noch auf Arbeit gewesen, aber wird bald nach Hause kommen. Dann rufe ich ihn nochmal an. Jetzt haben wir ein Stück von Grass, was thematisch in der Nähe bleibt, nämlich auch mit Zuggeräuschen und einem Thema eben, ja, das auch ein ziemlich schwieriges Thema, aber... Shave women collaborator! Hey! Diesmal befinden wir uns in der Nähe von Rhode Island, in einem Waldgebiet in der Nähe von Rhode Island. Und wir hören nochmal ein Gedicht auch von Keith Waltrop, nochmal aus dem Band Das Prinzip der Lokalität. Was die verbleibende Zeit angeht, gibt es kein Maß, mit dem man sie als lang oder kurz bezeichnen könnte. Und ich meine damit nicht einfach, dass der Begriff unklar ist, was er natürlich ist, sondern dass, selbst wenn er präzise umrissen wäre, in Jahren, Monaten, Minuten, es immer noch an einem Maß mangelte. Durch die unmittelbare Vergangenheit meines Körpers tauchen Fragmente eines Traums auf, erscheinen bedeutsam und verschwinden dann wie weggeworfene Fächer am Ende des Sommers. Meine Seele, mit der ich mich unterhalte, der ich mich erkläre, hungert und dürstet um des Körpers willen. Der Schrecken des Lebens ist bloßes Leben. Ein einziger Raum, ein kurzer Augenblick, bloßes Leben mit seinem bloßen Hunger, meine kompromisslose Unsicherheit. Wir machen weiter, nochmal mit Musik. Und zwar werden wir uns ein Stück anhören von einer Platte, die mir auch sehr gefallen hat, die vor kurzem rausgekommen ist, nämlich die Platte Coin Coin Chapter 5 in the Garden von Matana Roberts. Das ist so eine Art Konzept, ja, Albenreihe, die heißt Coin Coin Chapter 1 bis 5 sozusagen. 5 Platten sind schon rausgekommen und die neueste gerade eben, davon hören wir das Stück Unbeknownst. It is hot today. She a curious sight, ebony brown, bucket brown eyes wandering. I'm watching her stumble in a bit of the uneven grass alongside her kindred. A Mr. Domino topped off in quite a spectacular Panama hat. Looking curious as a kitten rascal he is. Was happy to see her not alone. I knew she came from quite far to look for me. An old dusty saga, one that I thought would never be told. I was forced to take it to my grave only because my speaking came too late. Only reason she knows the story is because of that niece of Aunt Mary's that was going senile and started telling everybody's business. My little love bits, my boys, were told a completely different story. Went to their own graves believing just that. One that would keep me always angelic in their hearts. In retrospect, I'm not mad about that. It is enough that they had to grow up without me. But the women in my line whispered truth. I guess as a warning to the risk of clandestine destinies and uncast graves. Mama said it was just my cross to bear. We all have some. Electric, alive, spirited, fire, and free. My spirit overshadowing, my dreams too bombastic, my eyes too sparkling, my laughter too true. My name is your name. Our name is their name. We are named, we remember, they forget. My name is your name. Our name is their name. We are named. We remember. They forget. My name is your name. Our name is their name. And we are named. We remember. They forget. 7. 7. We'll be right back. die Gruppe Syf aus Düsseldorf mit Years of Revival. Davor habt ihr gehört Sonic Youth mit Stereo Sanctity. Jetzt geht's weiter mit nochmal dem Künstler Kranik Sandpapier. Das Stück Brache von der Veröffentlichung The Sleeping Pill Part 1. Von The Sleeping Pill Part 1 von Kranik Sandpapier und wir hören nochmal in was rein, dann unterhalte ich mich auch gleich mit ihm, nämlich Experimente, die unter dem Titel Sitzbank Recordings rausgekommen sind, ebenfalls vieles ist so in der Corona-Zeit so ein bisschen entstanden, das Stück 001 zum Teil hören wir. Musik es auch schon rausgeschmissen. Das macht aber nichts. Wir versuchen es nochmal. Wir hören einfach das Stück 000 von Sitzbank Recordings. Das müsste schon komplett da sein. Aber auch nur zum Teil, denn es ist 15 Minuten 29. Drehen das jetzt mal runter. Ich habe jetzt nämlich Kranek Sandpapier oder vielleicht auch Alexis Ludwig am Telefon, der hinter diesen ganzen Klängen steht. Ja, vielleicht erstmal zu Beginn, das war jetzt Sitzbank Recordings, was aus der relativ unmittelbaren Gegenwart. Wie hat das bei dir angefangen überhaupt? Ich erinnere mich so, Funkenfluch, das war dann irgendwie eine CD, die du mir mal zugesteckt hast. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf Kassette existiert hat. Aber vorher hast du auch schon Musik gemacht. Also wir hatten das angefangen, dass du selber so Sachen zusammengeschraubt hast. Ich erinnere mich, glaube ich, irgend so ein Instrument hieß mal Trond oder so. Oder ich glaube, jemand hatte mir gesagt, es hieße Trond und du hast damit Musik gemacht. Wann hast du also damit begonnen, sozusagen? Also angefangen habe ich damit so vielleicht um die Jahrtausendwende oder sowas. Also 2000, 2001 vielleicht. Und es stimmt, das Instrument hieß wirklich Trond. Es war ein aus Stahl zusammengeschweißtes Gerät mit zwei Seiten, die mit Tonabnehmern einfach abgenommen wurden und die so eine Art irgendwie elektrisches Cello oder sowas darstellen sollten. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Leider war ich dann etwas garstig zu dem Instrument und habe das dann im Dachboden vom damaligen Club Bimbo Town etwas vergammeln lassen, weil ich mich ein paar anderen Sachen zugewandt habe. Hab dann mehr so ein bisschen vielleicht in die Richtung so Computermusik angefangen, Sachen zu machen. Also so mit Synthi-Programmen, Sample-Programmen, ein bisschen was hin und her geschraubt und mit Stahlseilen als Saiten trotzdem weitergespielt. Da gab es dann so eine Art Harfe, mehrere Stahlseiten, meistens Fahrradbautenzüge oder andere Stahlseile, die mit Federn gespannt waren, dann mit Bogen gespielt wurden und sowas. Und tatsächlich, Funkenfluch gab es auch auf Kassette in der Auflage von exakt 3 Stück. Immerhin. Das war dann immerhin, schon eine Phase, wo du auch in der Altmark warst. Und war Funkenfluch dann auch noch mit so selbstgebauten Instrumenten? Also ziemlich Drone-lastig war es ja auch. Oder war das dann anders? Da spielten dann irgendwann selbstgebaute Instrumente immer weniger eine Rolle. Zum einen, weil ich mich noch nicht so richtig an die Elektronik dran getraut habe, irgendwie Sachen selber zu bauen, die jetzt so irgendwie so Circuit-Banding-mäßig irgendwelche Kinderspielzeuge variieren oder sowas. Das hat dann erst später angefangen. Deswegen sind die ganzen Sachen tatsächlich mehr so softwarebasiert. aber ja, tut ja der Sache keinen Abbruch. Hm. Und jetzt hast du in der jüngeren Vergangenheit zu dem Pseudonym Kranek Sandpapier gewechselt. Das war auch so ein bisschen mit Covid-19 oder war das schon, hat das schon vorher begonnen sozusagen? Das hatte schon vorher begonnen. Das hatte damit zu tun, dass ich 2009 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und da habe ich irgendwie natürlich ein bisschen was anderes zu tun gehabt auch, als jetzt weiter irgendwie Musik zu machen und sowas. Und jetzt ist er natürlich ein bisschen größer, die Zeitfenster werden größer, in denen ich mich wieder mit anderen Sachen beschäftigen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich müsste eine Veränderung machen. Ich kann nicht einfach mit Funkenfluch weitermachen, trotz dieser langen Pause. Habe mir was Neues überlegt und mache tatsächlich seit 2018 unter diesem Pseudonym wieder Sachen. Da kommen jetzt auch mehr wieder selbstgebaute Sachen zum Einsatz. Diesmal aber nicht in Form von Stahl und sowas, sondern eher wirklich elektronische Sachen. Das heißt, ich baue mittlerweile meine Synthes und meine Effekte, die ich dafür brauche, größtenteils selber. Und ja, das geht eigentlich ganz gut vorwärts. So. Was war das, was du dich da zuletzt beschäftigt hast? Das war auch eine Aufnahme, die sich mit Zügen beschäftigt, Trainset, von der hatte ich auch schon was gespielt jetzt. Also bist sehr viel zugefahren sozusagen und hast das aufgenommen. Das stimmt. Das ist wiederum dann was, switcht hin und her, finde ich gut. Das ist ein bisschen eine Konzeptkunst. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, weil Autofahren irgendwie immer unökologischer und nicht so richtig cool wird, bin ich im letzten Jahr mehr und mehr Bahn gefahren und auch immer längere Strecken quer durch die Republik. Und da ich seit noch nicht allzu langer Zeit Besitzer eines sogenannten Smartphones bin, mit dem man viele lustige Sachen machen kann, unter anderem auch einfach seine Umgebungsgeräusche aufnehmen, habe ich mir das einfach irgendwie zur Aufgabe gesetzt, immer wenn ich eine längere Zugstrecke fahre, produziere ich einfach schnell und grell in dieser Zugfahrt einfach ein Stück Musik, indem ich vier kurze Spuren Umgebungsgeräusche einfach aufnehme und mit einer Software, die ich auf dem Telefon habe, mit so einem granularen Synthesizer, die dann auch noch während der Zugfahrt quasi verarbeite und ein fertiges Stück am Ende dabei rauskommt. Und das heißt, all diese Stücke, die in dieser Sammlung da zu finden sind, sind einzelne Zugfahrten. Bei manchen war ich so drauf aus, dass ich gleich zwei gemacht habe, wenn die Zugfahrt länger dauerte, weil die Strecke nach Berlin ist nun mal von Köln aus, wo ich zurzeit wohne, eine ganze Ecke. Ja, so kam das zustande. Da ist allerdings alles tatsächlich digitale Synthi-Geschichte, nichts analog, alles aus dem Telefon. Aber Gitarre und Bass spielen ja trotzdem jetzt auch eine Rolle, eine stärker werdende Rolle. Zum Beispiel jetzt auf der Veröffentlichung Die eigene Wirklichkeit kann nicht geteilt werden, das ist dann 2020 rausgekommen. Also überlegst du dir jedes Mal was Neues sozusagen oder gibt es schon eine Standardformation Kranek Sandpapier? Standardformation gibt es da in dem Sinne nicht. Ich habe bei mir zu Hause mehrere Gitarren. Ich habe einen Bass mit 5 Saiten stehen, der kommt irgendwie zum Einsatz. Ich habe so eine türkische Sass-Gitarre. Alles spiele ich irgendwie und nichts ist weggelegt für immer. Manche Sachen kommen einfach wieder. Bei den von dir erwähnten Sitzbank-Recordings vorhin, da kommen meine Synthes, die ich selber gebaut habe, und eine halbakustische Elektro-Gitarre, die wir auf dem Sperrmüll gefunden haben, zum Einsatz. Also so, es variiert ständig mit den Sachen, also ich arbeite mit den Sachen, die da sind und wo ich gerade meine, cool, das passt. So. Welche Rolle spielen sowas wie Texte? Also gab es zum Beispiel die Veröffentlichung Der Tag wird kommen, wo ein Text von der Gruppe Die Firma eine Rolle gespielt hat und jetzt zum relativ jüngeres Projekt ist noch das Ensemble Dégénéré, wo auch mit Texten gearbeitet wird. Spielt das eine Rolle für dich oder ist das eine bewusste Entscheidung, dann auch Texte einzusetzen? Das ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung gewesen, auch Texte mit einzubauen. Das hat sowas mit Überwindung zu tun irgendwie. Also eigene Texte vorzutragen, ist mal noch was anderes, als sich hinstellen und mit einer Gitarre einen Punksong spielen. So finde ich, ist meine persönliche Erfahrung, aber ich komme halt zu dem Punkt, dass ich mir Gedanken um diese Welt mache und dass ich die vielleicht auch raustragen möchte. Also hat das schon was damit zu tun. Das wird jetzt, also Granek Sandpapier wird nie wirklich ein textlastiges Programm werden, aber es gibt dafür halt eben genau andere Projekte, wo das vielleicht mehr möglich ist. Das ist schön, dass du dann Ensemble Degeneré ansprichst. Das ist was, was ich mit der Schauspielerin, Regisseurin Juliane Meckert gemeinsam angefangen habe. Ein Projekt, wo es ich sag mal, dunkelpsychedelische Musik mit einem hohen Textanteil geht. Wir sind da relativ neu zusammengekommen. Also das Projekt existiert seit Anfang diesen Jahres und wir arbeiten alle paar Monate mal an bestimmten Sachen, haben Großes vor und sind selber gespannt auf das, was dabei rauskommt. So. Wie steht's mit Live-Auftritten? Ich habe dich gesehen auf dem Hof von der Gießer zusammen mit Rio und sowas, was Trond war oder was Trond-ähnliches. Und ist das einfach für dich, jetzt Live-Konzerte zu spielen? Und hast du schon, macht dir das Spaß und so? Wie ist das? Spaß macht das auf jeden Fall. Das Gerät, was du damals gesehen hast, war dieser würfelförmige, das hieß Tromsö. Das existiert leider auch nicht mehr. ich spiele ab und zu Konzerte, vornehmlich gerade hier in Köln, weil ich hier halt wohne. Da ist es einfacher. Ich bin aber auch überhaupt nicht abgeneigt, das Ganze auch woanders zu machen. Ich habe ein Auto, ich kann auch vorbeikommen. Sehr, sehr gerne. In letzter Zeit sogar vermehrt. Ich habe jetzt Ende September ein Konzert gehabt. In Köln auf dem Bauwagenplatz Wem gehört die Welt? Gemeinsam mit der Band Moloch aus dem Ruhrpott, die zusammen mit einem Instrumentalisten, einem Gitarristen namens N, wie der Buchstabe, und einem Projekt Ehe zusammen aufgetreten sind. Das war ein sehr knarziger, krachiger Noise-Abend. Und vor 3 Wochen haben wir dann das Ganze nochmal gemacht mit einer anderen Besetzung. So, also da passieren schon hin und wieder irgendwie coole Abende, so, wo sogar Leute kommen und ich das Feedback bekomme, dass denen das gefällt, was da geboten wird. Spielen Schrottplätze und sowas immer noch eine Rolle für die Sachen, die du dann zusammenschraubst? Oder ich meine, wenn du jetzt davon sprichst, dass du so Circuit Banding mit so gefundenen Spielzeuginstrumenten, also wo kriegst du die Sachen dann her? Also die elektronischen Bauteile, muss ich gestehen, kaufe ich blöd im Internet, einfach in Ermangelung von Fachgeschäften. Es gibt keine mehr. Das ist traurig, aber ist so, da kann ich nichts dran ändern. Was ich machen kann, ist, ich verzichte darauf, mir irgendwelche Gehäuse oder irgendwie sowas zu kaufen. Ich baue die selber. So sind irgendwie die beiden Effektkisten, die ich jetzt als letztes gebaut habe, aus einem alten LKW, aus dem Koffer, also aus dem Fahrerhaus daraus, aus dem Blech zusammengebogen. Also von daher spielt der Schrott schon immer noch eine Rolle und ich versuche natürlich irgendwie alte, finde ich jetzt irgendwo einen Verstärker oder sowas, dann schraube ich den auseinander und gucke, was da für Teile drin sind, ob ich die benutzen kann, ob ich die weiterverwerten kann. Also da ist schon auf jeden Fall der Gedanke da, auch nicht zwingend jedes Teil neu zu kaufen, sondern einfach zu gucken und das zu nehmen, was da ist. So. Ja, ich hoffe ja, das werde ich irgendwann bald auch mal in Leipzig sehen. Ich hoffe, dass ich da irgendwie mit dem Noise Fest hier zum Beispiel, das ist ja immer irgendwie im Mai oder so nächsten Jahres oder 2024, dass das mal klar geht. Das wäre eigentlich ganz schön. Sonst, das wäre eine coole Sache. Wollen wir jetzt auch nochmal eine Kassette hören, nämlich vom schon besagten Ensemble Degeneré. Da hören wir eine der Kassettenseiten, wahrscheinlich die B-Seite, ich weiß auch nicht, die Seiten sind nicht bei mir auf der Kassette genau beschriftet. Ich glaube, wir hören die B-Seite. Dann lassen wir uns einfach überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Alexis Ludwig. Und was wir noch sagen müssen, am 3. Dezember findet nochmal eine etwas experimentellere Sendung statt mit Juliane Meckert, die dann auch zugeschaltet sein wird, und Alexis Ludwig und ich bin auch zugeschaltet. und mit Geräuschen von drei Orten sozusagen, die dann so experimentell zusammengemischt werden. Ich habe auch heute schon ein bisschen was aufgebaut hier in Leipzig, also auch so Geräusche sozusagen, die ich schon jetzt gerade theoretisch erzeuge, aber die man die meiste Zeit nicht hört, weil sie dann auch da auch zu nervig wären. Aber die wir dann auch nochmal ausführlicher hören können am 3. Dezember. Und jetzt hören wir eben das Stück. Ich bedanke mich sehr und dann bis zum 3. Dezember oder bis vorher. Genau, ich freue mich und wir hören uns. Na? Bis dann, ja, schlaf gut. Ciao, ciao. Tschö. Und wir hören jetzt die Kassette, die besagte. Ich habe sie schon eingeschaltet. Sie braucht noch ein paar Umdrehungen, bis sie dann auch zu hören ist. Das haben ja Kassetten so an sich auch, dass sie... Ah, da. Vergiss nicht, Abel, es muss doch auch gestorben werden. Der Schwebehand ein Abbild setzen. Der Lufthauch fallen. Vergiss nicht, Abel, es muss doch auch gestorben werden. Neben dem verkrindeten Gesicht. Neben dem Gesicht aus Asche. Neben dem Gesicht aus Lust. Vergiss nicht, Abel, kein Haus weiter. Die Melodie verfasert in den Silben, lege ich den Körper des Wissens in einen Schacht aus Eis. Verdaue das, was noch schreit. Zerteile nicht. Ohne dass er zerplatzt, berühren. Die unbeschriebene Erde gebären. Thank you. Die Revolution findet nicht mehr statt. Wir haben die Zone oft verlassen, sie uns nie. Klingt doch wie nach einem dieser Filme von Andrei Tarkovsky, wo die Menschen immer durch feindliche Umgebungen stark sind. Sowas Ähnliches tut auch eine junge Frau in dem Stück, was wir jetzt hören, von der Gruppe Kleiber. Ist auch vor kurzem rausgekommen auf Major Label, eine Doppel-LP. Die Astronautin. Dem Wetter unter der Unendlichkeit schwebt eine Astronautin, gestürzt bei Außenarbeiten und funkt verzweifelt an die Zentrale. Sie stammelt noch Grüße an ihre Katze, das einzige Wesen, was sie noch hatte, und schreit zum Abschluss eines einsamen Lebens und weint in ihrem Anzug, der sie jetzt störte. Allein sein ist krank und krank sein ist verlassen. Nur dass niemand wiederkommt, so allein, wirklich allein. Da oben die Erde und das All, hey! Ja, wir machen weiter mit Musik. Das war die Gruppe Kleiber. Jetzt kommt das Stück Schneewitter von der Gruppe Süff. Das befand sich 1982 auf dem tönenden Süff-Buch von eben dieser Gruppe. Ist aber eigentlich schon früher zu datieren, glaube ich. Und markiert auch so ein bisschen so eine experimentelle Phase, wenn nicht diese ganze Gruppe sehr experimentell war, wo sie auch mit dem Pyrolator zusammengearbeitet haben, der auch immer sich selber so elektrische Klänge irgendwie zusammengebaut hat. Und aus Düsseldorf damals kam Schneewitter. Thank you. Ja, Sif haben natürlich nicht nur über das Wetter rumgejammert, sondern das war von 1980 übrigens schon, Juli 1980 ist hier datiert, sondern auch noch andere punkigere Elemente eingebaut. Das klingt so dann. Sif und ich habe noch was rausgesucht, die böse Hand, Cover und Sif, auch ein sehr altes Stück und auch sehr schön gecovert. Ich bin zu jung, um zu erkennen, was ich einmal werden will. Ich kenne viele meiner Freunde, die sind heute schon am Ziel. Ich kann heute kaum noch sagen, was ich morgen werden will. Hinter meinem Rücken Deutschland warte ich lieber still. Bin ich unrat für die Zukunft oder was ist los? Eines ist an jedem Fuß, was ist bloß mit mir los? Keine Hetze, ich denk nach und schaue zu. Viele alte Menschen ruhen, da warte ich in Ruhe. Noch von dem ich nicht gebrauchen, denn ich bin noch nicht so weit. Springe, wenn ich's mal bereut, dann hab ich die Zeit. Und ich gehe auch zum Anfang dieser Sendung zurück. Da hatte ich ja die neue Platte von Freiwillige Selbstkontrolle vorgestellt, Topsy Turvy, und jetzt dann noch von ein Lied von Amorbach. Hält völlig verkehrt, aber macht nichts. L'italiano è in ginocchio e in bocca per tutti. auf mein Ziel. Ach du Scheibe, was nicht alles, das bleibt alles auf mein Ziel. Bist du voll der Sieg, ist der Rede der Nazi. Immer mit dem Schied, doch immer ich seh den Kunden an. Wenn ich davon nicht kann, so wohl die Version. Alles gut, wenn sie nur gute Institution. Ich hoffe, ich kann nicht mal, so nur bleibt der Null. So nur bei der Schule, die gibt mir Uniformen. Vor allem für Bleiber, neue Invasionen. Vor allem guter Nazi, in einer Solution. Vor allem für Bleiber, neue Invasionen. Vor allem guter Nazi, in einer Solution. Wie sie vor ihm, c'è solo per denti. Porta le frecce, avanzano vincenti. Porta le frecce, avanzano tanti disastri. Le frecce, avanzano vincenti. Freccia volenata sul comitato, disastri. Freccia volenata sul comitato, disastri. Also genau, das war jetzt nicht, wie versprochen, FSK, sondern es war I Refuse It, eine alte italienische Gruppe mit dem Song Freccia Avvelenata sul Comitato Disastri. Und wir machen jetzt weiter. Ach ja, ich kann jetzt auch FSK noch eins aufschieben. Wir spielen nochmal Put a Flyer in a Frame von Girls Burn. Versprochene Amorbach von FSK. den Wolkmann hoch hinauf, mächtiger Berg, Bild seines Namens, freundlicher noch übriger Riese. Bach im Odenwald und das Hotel zur Post, sommerfrische Fürstenzimmer, Teddys Lieblingsort aus Frankfurt am Main, lieferte Wein, sein Vater Oskar Alexander Grund. Schluss nochmal zurück zu den weniger getragenen Klängen, nochmal ein Stück von Max Müller und Kassette. Letzte Blick, die letzte Tasse, letzte Arm, dann das letzte Essen, der letzte Kuss, ist das das letzte, was du tust. Vielleicht ist das das letzte, was du tust. Und ist das das letzte, was du tust, bevor du schon Let's go.

war das versprochene Gepiepse. Jetzt aber wechseln wir im UKW-Programm auf Apollo. Aber